Wir haben ja unsere Gesandten mit den klaren Beweisen gesandt und mit ihnen die Schrift und die Waage herabgesandt, damit die Menschen für die Gerechtigkeit eintreten. Und wir haben das Eisen herabgesandt. In ihm ist starke Gewalt und Nutzen für die Menschen, damit Allah kennt, wer ihm und seinen Gesandten im Verborgenen hilft. Gewiss, Allah ist stark und allmächtig.